Andenken von Friedrich Hölderlin, gelesen für LibriVox.org von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, Januar 2009. Andenken. Der Nordost wehet, der Liebste unter den Winden mir, weil er feurigen Geist und gute Fahrt verheißet den Schiffern. Geh aber nun und grüße die schöne Garonne und die Gärten von Bordeaux, dort, wo am scharfen Ufer hingehet der Steg und in den Strom tief fällt der Bach. Darüber aber hinschauet ein edel Paar von Eichen und Silberpappeln. Noch denket das mir wohl, und wie die breiten Gipfel neiget der Ulmwald über die Mühl, im Hofe aber wächset ein Feigenbaum. An Feiertagen gehn die braunen Frauen daselbst auf seidenen Boden zur Märzenzeit, wenn gleich ist Nacht und Tag, und über langsamen Stegen von goldenen Träumen schwer einwiegende Lüfte ziehn. Es reiche aber des dunkeln Lichtes voll mir einer den duftenden Becher, damit ich ruhen möge, denn süß wär unter Schatten der Schlummer. Nicht ist es gut, seellos von sterblichen Gedanken zu sein. Doch gut ist ein Gespräch und zu sagen des Herzens Meinung, zu hören viel von Tagen der Lieb und Taten, welche geschehen. Wo aber sind die Freunde, Bellarmin mit dem Gefährten? Mancher trägt Scheue, an die Quelle zu gehen. Es beginnet nämlich der Reichtum im Meere. Sie, wie Maler, bringen zusammen das Schöne der Erd und verschmähen den geflügelten Krieg nicht, und zu wohnen einsam jahrlang unter dem entlaubten Mast, wo nicht die Nacht durchglänzen die Feiertage der Stadt und Saitenspiel und eingeborener Tanz nicht. Nun aber sind zu Indiern die Männer gegangen dort an der luftigen Spitz, an Traubenbergen, wo herab die Dordogne kommt, und zusammen mit der prächtigen Garonne meerbreit ausgehet der Strom. Es nehmet aber und gibt Gedächtnis die See, und die Lieb auch heftet fleißig die Augen. Was bleibet aber, stiften die Dichter. Ende von Andenken. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Mensch hat nichts so eigen, von Simon Dach, gelesen für LibriVox.org von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, Januar 2009. Perstet amicitiae semper venerabile födus. Der Mensch hat nichts so eigen, so wohl steht ihm nichts an, als dass er treu erzeigen und Freundschaft halten kann. Wann er mit seinesgleichen soll treten in ein Band, verspricht sich nicht zu weichen mit Herzen, Mund und Hand. Die Red ist uns gegeben, damit wir nicht allein vor uns nur sollen leben und fern von Leuten sein. Wir sollen uns befragen und sehn auf guten Rat, das Leid einander klagen, so uns betreten hat. Was kann die Freude machen, die Einsamkeit verhehlt? Das gibt ein doppelt Lachen, was Freunden wird erzählt. Der kann sein Leid vergessen, der es von Herzen sagt, der muß sich selbst auffressen, der in Geheim sich nagt. Gott stehet mir vor allen, die meine Seele liebt, dann soll mir auch gefallen, der mir sich herzlich gibt. mit diesem Bundsgesellen verlach ich Pein und Not, geh auf dem Grund der Hellen und breche durch den Tod. Ich habe Herzen, so treue wie gebührt, die Heuchelei und Scherzen nie wissentlich berührt. Ich bin auch ihnen wieder von Grund der Seelen hold. Ich lieb euch mehr, ihr Brüder, als aller Erden Gold. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Brot und Wein von Friedrich Hölderlin. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, Januar 2009. Brot und Wein. Ringsum ruhet die Stadt, still wird die erleuchtete Gasse und mit Fackeln geschmückt rauschen die Wagen hinweg. Satt gehen heim von Freuden des Tags zu ruhen die Menschen und Gewinn und Verlust wäget ein sinniges Haupt wohlzufrieden zu Haus. Leer steht von Trauben und Blumen und von Werken der Hand ruht der geschäftige Markt. Aber das Saitenspiel tönt fern aus Gärten, vielleicht, daß dort ein Liebendes spielt oder ein einsamer Mann ferner Freunde gedenkt und der Jugendzeit, und die Brunnen immer quillend und frisch rauschen an duftendem Beet. Still in dämmriger Luft ertönen geläutete Glocken, und der Stundengedenk rufet ein Wächter die Zahl. Jetzt auch kommet ein Wehn und regt die Gipfel des Hains auf. Sieh, und das Schattenbild unserer Erde, der Mond, kommet geheim nun auch. Die schwärmerische, die Nacht kommt, voll mit Sternen und wohl wenig bekümmert um uns, glänzt die Erstaunende dort, die Fremdlingin unter den Menschen. Über Gebirgeshöhen traurig und prächtig herauf. Wunderbar ist die Gunst der Hocherhabenen, und niemand weiß von wannen und was einem geschiehet von ihr. So bewegt sie die Welt und die hoffende Seele der Menschen, selbst kein Weiser versteht, was sie bereitet, denn so will es der oberste Gott, der sehr dich liebet, und darum ist noch lieber wie sie dir der besonnene Tag. Aber zuweilen liebt auch klares Auge den Schatten und versuchet zu Lust, eh es die Not ist, den Schlaf, oder es blickt auch gern ein treuer Mann in die Nacht hin, ja, es ziemet sich ihr Kränze zu Wein und Gesang, weil den Irrenden sie geheiliget ist und den Toten. Selber aber besteht ewig in freiestem Geist, aber sie muß uns auch, daß in der zaudernden Weile, daß im Finstern für uns einiges Haltbare sei, uns die Vergessenheit und das heilig Trunkene gönnen, gönnen das strömende Wort, das wie die Liebenden sei schlummerlos und vollern Pokal und kühneres Leben, heilig Gedächtnis auch, wachend zu bleiben bei Nacht. Auch verbergen umsonst das Herz im Busen, umsonst nur halten den Mut noch wir, Meister und Knaben, denn wer möcht es hindern und wer möcht uns die Freude verbieten? Göttliches Feuer auch treibet bei Tag und bei Nacht aufzubrechen. So komm, dass wir das Offene schauen, dass ein eigenes wir suchen, soweit es auch ist. Fest bleibt eins, es sei um Mittag oder es gehe bis in die Mitternacht, immer bestehet ein Maß allen gemein, doch jeglichem auch ist eignes beschieden. Dahin gehet und kommt jeder, wohin er es kann. Drum, und spotten des Spotts mag gern frohlockender Wahnsinn, wenn er in heiliger Nacht plötzlich die Sänger ergreift, drum an den Isthmos komm. Dorthin, wo das offene Meer rauscht am Parnaß und der Schnee delphische Felsen umglänzt, dort ins Land des Olymps, dort auf die Höhe Citherons, unter die Fichten dort, unter die Trauben, von wo Thebe drunten und Ismenos rauscht im Lande des Kadmos, dorther kommt und zurück deutet der kommende Gott. Seliges Griechenland, du Haus der himmlischen alle, also ist wahr, was einst wir in der Jugend gehört? Festlicher Saal, der Boden ist Meer und Tische die Berge, wahrlich zu einzigem Brauche vor Alters gebaut, aber die Thronen wo, die Tempel und wo die Gefäße, wo mit Nektar gefüllt, Göttern zu Lust der Gesang, wo leuchten sie denn die fernhintreffenden Sprüche? Delphi schlummert, und wo tönet das große Geschick? Wo ist das Schnelle? Wo bricht's allgegenwärtigen Glücks voll, donnernd aus heiterer Luft über die Augen herein? Vater Äther, so rief's und flog von Zunge zu Zunge tausendfach, es ertrug keiner das Leben allein. Ausgeteilet erfreut solch Gut und getauschet mit Fremden wird's ein Jubel. Es wächst schlafend des Wortes Gewalt. Vater, heiter! Und halt, soweit es gehet, das uralt Zeichen von Eltern geerbt, treffend und schaffend hinab. Denn so kehren die Himmlischen ein. Tief schütternd gelangt so aus den Schatten herab unter die Menschen ihr Tag. Unempfunden kommen sie erst, es streben entgegen ihnen die Kinder, zu hell kommet, zu blendend das Glück, und es scheut sie der Mensch. Kaum weiß zu sagen ein Halbgott, wer mit Namen sie sind, die mit den Gaben ihm nahn. Aber der Mut von ihnen ist groß. Es füllen das Herz ihm ihre Freuden, und kaum weiß er zu brauchen das Gut. Schafft, verschwendet, und fast ward ihm Unheiliges heilig, das er mit segnender Hand törig und gütig berührt. Möglichst dulden die Himmlischen dies, dann aber in Wahrheit kommen sie selbst, und gewohnt werden die Menschen des Glücks und des Tags, und zu schaun die Offenbaren, das Antlitz derer, welche schon längst eines und alles genannt, tief die verschwiegene Brust mit freier Genüge gefüllet, und zuerst und allein alles Verlangen beglückt. So ist der Mensch, wenn da ist das Gut und es sorget mit Gaben selber ein Gott für ihn, kennet und sieht er es nicht, tragen muß er zuvor. Nun aber nennt er sein Liebstes, nun müssen dafür Worte wie Blumen entstehen. Und nun denkt er zu ehren in Ernst die seligen Götter, wirklich und wahrhaft muß alles verkünden ihr Lob. Nichts darf schauen das Licht, das nicht den Hohen gefället, vor den Äther gebührt, müßig Versuchendes nicht. Drum in der Gegenwart der Himmlischen würdig zu stehen, richten in herrlichen Ordnungen Völker sich auf untereinander und bauen die schönen Tempel und Städte fest und edel, sie gehen über Gestaden empor. Aber wo sind sie? Wo blühen die Bekannten, die Kronen des Festes? Thebe welkt und Athen, rauschen die Waffen nicht mehr in Olympia, nicht die goldnen Wagen des Kampfspiels, und bekränzen sich denn nimmer die Schiffe Korinths? Warum schweigen auch sie, die alten heil'gen Theater? Warum freuet sich denn nicht der geweihete Tanz? Warum zeichnet wie sonst die Stirne des Mannes ein Gott nicht, drückt den Stempel wie sonst nicht dem Getroffenen auf? Oder er kam auch selbst und nahm des Menschen Gestalt an und vollendet und schloß tröstend das himmlische Fest. Aber, Freund, wir kommen zu spät. Zwar leben die Götter, aber über dem Haupt droben in anderer Welt. Endlos wirken sie da und scheinen's wenig zu achten, ob wir leben. So sehr schonen die Himmlischen uns. Denn nicht immer vermag ein schwaches Gefäß sie zu fassen, nur zu Zeiten erträgt göttliche Fülle der Mensch. Traum von ihnen ist drauf das Leben. Aber das Irrsal hilft wie Schlummer und stark machet die Not und die Nacht, bis das Helden genug in der ehernen Wiege gewachsen, Herzen an Kraft wie sonst ähnlich den himmlischen sind. Donnernd kommen sie drauf. Indessen dünket mir's öfter besser zu schlafen, wie so ohne Genossen zu sein, so zu harren, und was zu tun indes und zu sagen weiß ich nicht, und wozu Dichter in dürftiger Zeit. Aber sie sind, sagst du, wie des Weingotts heilige Priester, welche von Lande zu Lande zogen in heiliger Nacht, nämlich als vor einiger Zeit, uns dünket sie lange, aufwärts stiegen sie all, welche das Leben beglückt, als der Vater gewandt sein Angesicht von den Menschen und das Trauern mit Recht über der Erde begann, als erschienen zuletzt ein stiller Genius, himmlisch tröstend, welcher des Tags Ende verkündet und schwand, ließ zum Zeichen, daß einst er dagewesen und wiederkäme, der himmlische Chor einige Gaben zurück, derer menschlich wie sonst wir uns zu freuen vermöchten, denn zur Freude mit Geist wurde das Größere zu groß unter den Menschen, und noch fehlen die Starken zu höchsten Freuden, aber es lebt stille noch einiger Dank. Brot ist der Erde Frucht, doch ist's vom Lichte gesegnet, und vom donnernden Gott kommet die Freude des Weins. Darum denken wir auch dabei der Himmlischen, die sonst dagewesen und die kehren in richtiger Zeit. Darum singen sie auch mit Ernst, die Sänger, den Weingott, und nicht eitel erdacht tönet dem Alten das Lob. Ja, sie sagen mit Recht, er söhne den Tag mit der Nacht aus, führe des Himmels Gestirn ewig hinunter, hinauf, allzeit froh wie das Laub der immergrünenden Fichte, das er liebt, und der Kranz, den er von Efeu gewählt, weil er bleibet und selbst die Spur der entflohenen Götter, Götterlosen hinab unter das Finstere bringt. Was der alten Gesang von Kindern Gottes geweissagt, siehe, wir sind es, wir, Frucht von Hesperien ist's, wunderbar und genau ist's als an Menschen erfüllet, glaube, wer es geprüft. Aber so vieles geschieht, keines wirket, denn wir sind herzlos, Schatten, bis unser Vater Äther erkannt jeden und allen gehört. Aber indessen kommt als Fackelschwinger des höchsten Sohn, der Syrier, unter die Schatten herab. selige weise sehn's, ein lächeln aus der gefangnen seele leuchtet, dem licht tauet ihr auge noch auf, sanfter träumet und schläft in armen der erde der titan, selbst der neidische, selbst Cerberus trinket und schläft. Ende von Brot und Wein. An Gott, den Heiligen Geist, von Andreas Gryphius, gelesen für LibriVox.org von Christian. An Gott, den Heiligen Geist. O Feuer wahrer Lieb, o Brunn der guten Gaben, o Meister aller Kunst, o höchste Heiligkeit, o dreimal großer Gott, o Lust, die alles Leid vertreibt, o keusche Taub, o Furcht der Höllenraben, die, eh das wüste Meer mit Bergen rings umgraben, er Luft und Erden ward, er das gestirnte Kleid dem Himmel angelegt, ja schon vor Ewigkeit, die zwei, die ganz dir gleich von sich gelassen haben. O Weisheit ohne Maß, o reiner Seelengast, o teure Gnadenquell, o Trost in herber Last, o Regen, der in Angst mit Segen uns befeuchtet. Ach, lass ein Tröpflein nur von deinem Lebenstau erfrischen meinen Geist. Hilf, dass ich doch nur schau ein Fünklein deiner Glut, so bin ich recht erleuchtet. Ende von An Gott den Heiligen Geist. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Über die Geburt Jesu von Andreas Gryphius, gelesen für LibriVox.org von Christian. Über die Geburt Jesu. Nacht, mehr denn lichte Nacht, Nacht, lichter als der Tag, Nacht, heller als die Sonn, in der das Licht geboren, das Gott, der Licht, in Licht wohnhaftig ihm erkoren. O Nacht, die alle Nächt und Tage trotzen mag, o freudenreiche Nacht, in welcher Ach und Klag und Finsternis und was sich auf die Welt verschworen, und Furcht und Höllenangst und Schrecken ward verloren. Der Himmel bricht, doch fällt nunmehr kein Donnerschlag. Der Zeit und Nächte schuf, ist diese Nacht ankommen, und hat das Recht der Zeit und Fleisch an sich genommen, und unser Fleisch und Zeit der Ewigkeit vermacht. Der Jammer trübe Nacht, die schwarze Nacht der Sünden, des Grabes Dunkelheit, muß durch die Nacht verschwinden. Nacht, lichter als der Tag, Nacht, mehr denn lichte Nacht. Ende von Über die Geburt Jesu. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Es ist alles eitel, von Andreas Gryphius, gelesen für LibriVox.org von Christian. Es ist alles eitel. Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden. Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein. Wo Itz und Städte stehen, wird eine Wiesen sein, auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden. Was itzund prächtig blüht, soll bald zertreten werden. Was itzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein. Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein. Itzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden. Der hohen Taten Ruhm muß wie ein Traum vergehen. Soll denn das Spiel der Zeit der leichte Mensch bestehen?